SA! Schießen! Marsch, Kolonne Rex! In Reichweite! Marsch! Marsch, Kolonne! Schießen! Deutschland, ein reinfahrer Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil! Heil!